Radio 3 von NDR und ORB. Hörspiel. Wir möchten Sie nun einladen zu Sommertag, einem Hörspiel nach dem gleichnamigen Bühnenstück von Jon Fosse. Der norwegische Autor, Jahrgang 1959, der in Bergen lebt, ist der Shootingstar der skandinavischen Dramatik und vermutlich einer der meistgespielten Gegenwartsautoren in der europäischen Theaterlandschaft. Seine mittlerweile mehr als ein Dutzend Stücke sind in über 20 Sprachen übersetzt und werden überall gespielt. Die literarische Karriere von Fosse begann Anfang der 80er Jahre mit dem Roman Rot-Schwarz. Daneben veröffentlichte er Kinderbücher, Essays und Lyrik. Inzwischen wird Fosse als Nachfolger Ibsens gehandelt und sogar als Beckett des 21. Jahrhunderts bezeichnet. In Norwegen hat Fosse ein Stipendium auf Lebenszeit erhalten, das er aber vermutlich kaum in Anspruch nehmen dürfte. Im deutschsprachigen Raum wurde Fosse erst spät, vor nicht einmal 2 Jahren, bei der Internationalen Theaterbiennale in Bonn entdeckt. Dort wurde vom Schauspiel Oslo sein Stück Sommertag aufgeführt. Etwas später kam es in Salzburg zur deutschen Erstaufführung seines Stückes Der Name, für das er den Ibsenpreis erhalten hat. Das Markenzeichen seiner Texte ist eine extreme Form der Reduktion, gepaart mit einer guten Portion nordischer Melancholie. Dazu erzählen seine Stücke immer und eindrucksvoll vom Scheitern der Kommunikation. Sie thematisieren Sprachlosigkeit. Viel Wetter, viel Wind und Menschen, die im Meer verschwinden. Davon handeln, einer verschmitzten Äußerung von Fosse folgend, meist seine Texte. Das gilt besonders für sein Stück Sommertag. Sommertag von Jon Fosse aus dem Norwegischen von Hinrich Schmidt-Henkel. Willst du gehen? Ja, ich dachte, ich gehe mal spazieren. Runter zum Fjord. Es ist so schön da am Wasser. So ein schöner Sommertag. Und es dauert noch ein bisschen, bis er kommt und mich abholt. Er hat ja was in der Stadt zu tun. Ja. Kommst du mit? Nein, ich glaube, ich bleibe hier. Ja, ich gehe dann mal ein bisschen. Ich gehe zum Wasser. Es ist ein schöner Tag. Ja, tu das ruhig. Du willst nicht mit? Nein, ich glaube nicht. Wenn ich an dem Fenster da stehe, kann ich ihn sehen. Es war ein Tag wie heute, nur dass Herbst war. Meine Freundin war zu Besuch. Ist viele Jahre her. Jetzt. Aber ich sehe ihn immer noch vor mir. Er geht zum Wasser runter. Ich sehe, wie er zum Wasser geht. Vielleicht dreht er sich um. Winkt vielleicht, falls es ihm einfällt. Oder wenn er in Gedanken runtergeht, dreht er sich vielleicht nicht um. Ich sehe ihn immer noch vor mir, wie er runtergeht zum Wasser. Und ich sehe ihn vor mir, wie er den Weg hochkommt. Vielleicht trägt er einen Eimer mit Fischen, wenn er Glück gehabt hat. Oder er trägt eine Forelle, einen Lachs. Und dann könnte ich sehen, wie stolz er ist. So war es ja auch. Willst du jetzt da stehen und aus dem Fenster schauen, schon wieder? Kriegst du das nie über? Wenn ich an dich denke, soll ich dir das mal sagen, sehe ich dich immer an dem Fenster da, wie du aufs Wasser schaust. Ja, das tue ich oft. Stimmt. So sehe ich dich immer. Kriegst du das nie über? Ich denke da nicht drüber nach. Nein. Aber das ist alles lange her. Jetzt. Alles weit weg. Und bald ist alles verschwunden. Bald ist alles weg. Mit mir verschwindet alles. Er ist ja auch schon lange weg. Er war hier und dann war er weg. Auf einmal. Nein, ich weiß schon, dass es dir nicht so gefällt, unten am Wasser. Nein, hier haben wir gewohnt. Er und ich. Hier haben wir zusammen gewohnt. Ich gehe dann also. Ja, tu das. Wir haben hier gewohnt. Zusammen. Wir haben das Haus gekauft. Und sind aus der Stadt hergezogen. Und haben hier gewohnt. Er und ich. Wir beide. Und das Haus steht immer noch. Wie damals. Ich habe nichts verändert. Fast nichts. Ja. Alles ist noch so wie damals. Ich mag keine Veränderungen. Aber trotzdem, nach so vielen Jahren, habe ich immer noch nicht begriffen, was mit ihm passiert ist. An dem Herbsttag damals, an dem Tag, als meine Freundin zu Besuch war, wie heute. Ich begreife nicht, was passiert ist. Nett, dass du mal reinschaust. Warum sagst du das? Ich sehe dich so selten. Aber ich bin die ganze Zeit da, bin ich. Ja, irgendwie schon, aber du wirkst so nervös. Stimmt was nicht? Nein. Nein, es ist nichts. Geht es dir nicht gut? Doch. Quält dich was? Nein, nein. Fühlst du dich hier nicht wohl? Hätten wir nicht hierher ziehen sollen? Willst du nicht mehr mit mir zusammen sein? Doch, das ist es nicht. Aber hier ist es so ruhig. Da werde ich ganz unruhig, wenn ich hier bin, sozusagen. Nein, ich weiß nicht. Hier ist nicht gerade viel los, stimmt schon. Aber das haben wir ja gewollt. In der Stadt wollten wir doch nicht mehr wohnen. Ja, aber es kann auch zu still sein, nicht? Kein Mensch zu sehen, fast keine Autos, nur manchmal ein Auto unten auf der Straße. Aber das haben wir ja gewollt. Wir wollten nicht mehr in der Stadt drin wohnen, mit den vielen Menschen, den vielen Autos. Ja. Du hast doch selber so gern aus der Stadt weggewollt. Du auch? Ja, ich auch. Versteh mich nicht falsch. Aber jetzt sind wir weggezogen aus der Stadt. Jetzt haben wir ein schönes altes Haus am Fjord. So wolltest du doch gern wohnen, hattest du gesagt. Jetzt sind wir hier und du bist trotzdem nicht zufrieden. Du bist fast unzufriedener als jemals zuvor. Ist es ganz anders, als du gedacht hast? Nein, vielleicht. Aber hier ist es so still. Ja. Sagen, dass es mich gequält hat. Aber das klingt wahrscheinlich falsch. Es war wohl eher so, dass... Nein, ich weiß nicht. Es war eigentlich immer mein Leben lang wie eine Frage, wie ein Ruf. Denn wir hatten uns ja gefunden. Und dann, genauso plötzlich, wie wir uns gefunden hatten, mussten wir weg. Voneinander. Aber so ist das Leben. Mit sowas muss man leben. So ist es eben. Im Leben. Ich merke, dass du nervös bist. Aber kannst du nicht einfach versuchen, dich zu freuen über unser schönes Haus und dass es so still ist? Kannst du nicht auch still werden, statt dir immer Sorgen zu machen? Irgendwie, du musst einfach Ruhe finden. Irgendwie, ich glaube... Kannst du nicht auch ja. einfach egal, still werden? Bist, egal, wo du wohnst, es wäre immer dasselbe. In der Stadt fühlst du dich nicht wohl und hier auch nicht. Und es wäre dasselbe, egal wo du wohnst. Du würdest immer woanders wohnen wollen. Stille. Ohne Worte. So bist du eben. Vielleicht. Aber du fühlst dich wohl. Ja, ich mich auch, glaube ich. Das ist es nicht. Ich bin nur so nervös. Oder so. Nein, ich weiß nicht. Ich merke das. Oder liegt es an mir? Hast du mich über? Liebst du mich nicht mehr? Doch, doch, das ist es nicht. Denk nicht sowas. Du bist doch immer so gut zu mir, du... Ich mache mir Sorgen. Denke, dass du mich nicht mehr magst. Wenn du so bist, dann denke ich das. Ich glaube fast, du hast mich über. Nein, nein, das darfst du nicht denken. So ist es nicht. Nein. Ich weiß schon, aber... Wollte heute nicht deine Freundin kommen, die... Oder... Ja, sie hat gesagt, sie schaut vorbei. Sie kommt mit dem Auto her. Ja. Hältst du es nicht aus, dass sie kommt? Nein, das nicht unbedingt. Kommt ihr Mann auch mit? Ich weiß nicht, aber ich glaube, nein. Du wirst ja völlig menschenscheu hier draußen, hm? Kann man leicht, wenn man so wohnt. Aber so geht das nicht. Heute ist es zwar nicht gerade schön draußen, kein Sonnentag, aber schlecht ist es auch nicht heute. Wenn man bedenkt, dass schon richtig Herbst ist, kann man nicht mehr erwarten. Regnet ein bisschen, oder? Aber ein schöner Herbsttag. Klar und kalt. Aber es regnet ein bisschen. Ja, ich glaube. Kann man nicht richtig sehen. Vielleicht regnet es ein bisschen. Ich glaube, es regnet ein bisschen. Aber ich bin nicht sicher. Sollen wir draußen nachsehen? Können wir gern. Komm schon. Steh nicht rum und grüble. Ja, ich komme. Das letzte ist nicht, dass das, was ist nicht verfault, das ist aber bald ist, hast du schon gemerkt, dass da oben immer die Fehler sind? Packen wir alles zusammen. Alles so lange her. aber ich erinnere mich. Jedenfalls an diesen einen Tag. Als wäre es eben erst passiert. Kann ich mich daran erinnern. Ein schöner Herbsttag war das. Klar. Und weder zu warm noch zu kalt. Wir sind rausgegangen. Nachsehen, ob es regnet. Natürlich hat es geregnet. Aber nur ein bisschen. Und wir sind stehen geblieben. Draußen eine Zeit lang in dem Nieselregen. Und dann um das Haus herumgegangen. Und haben es angesehen. Und er hat gesagt, dass das Haus gestrichen werden muss. Dass es neue Regenbretter über den Fenstern braucht. So Sachen, die er immer sagte. Sagte er da. Und wir fanden es beide ein schönes Haus. Groß und schön. Weiß und schön. Aber wenn wir nicht nass werden wollten, mussten wir wieder rein. Und zwar schnell. Also sind wir schnell wieder reingegangen. Aber auf jeden Fall haben wir jetzt ein schönes Haus, was? Und das liegt auch so schön am Fjord, nicht wahr? Ja, hier ist es sehr schön. Wir haben Glück gehabt. Es ist nicht leicht, ein so schönes Haus zu finden. Wir haben ja auch lange gesucht, bis wir endlich eins gefunden haben. Ja, das hat gedauert. Und zum Schluss haben wir ein schönes Haus gefunden. Aber ich sehe, dass hier noch viel gemacht werden muss. Ich hätte das im Sommer machen sollen. Aber jetzt? Ja, jetzt ist es langsam ein bisschen spät im Jahr. Aber so eilig wird es schon nicht sein. Was machst du dann heute also? Ich glaube, ich fahre ein bisschen auf den Fjord raus. Schon wieder? Ja, ich glaube. Du bist fast nie zu Hause. Du bist fast immer auf dem Wasser draußen. Auf dem Wasser draußen. Nie zu Hause, fast nie. Nie zu Hause. Viel mehr kann man hier nicht anfangen. Fast nie. Als auf den Fjord fahren. Aber du bist fast mehr da draußen als zu Hause. So wirkt es jedenfalls. Ja, vielleicht wirkt es so. Aber ich bin viel mehr zu Hause. Hier mit dir. Und außerdem gefällt es mir so gut draußen auf dem Fjord. Ich habe nie verstanden, was daran so schön sein soll. Draußen auf dem Wasser. In einem kleinen Boot stundenlang. In einem kleinen Boot. Du sitzt da draußen mitten auf dem Fjord. Stundenlang. Den ganzen Tag. Den ganzen Abend. Bis es dunkel wird, sitzt du da manchmal mitten auf dem Fjord. In deinem kleinen Boot. Was ist da nur so toll dran? Kalt. Und scheußlich muss das sein. Vor allem jetzt im Herbst. Und todlangweilig. Ja, langweilig vielleicht. Ich weiß nicht, aber mir gefällt es. Was daran gefällt dir so? Nein, ich weiß nicht richtig. Du musst es doch wissen. Irgendwas muss es ja sein. Ja. Muss es ja sein. Ja, ich weiß nicht. Sag schon. Nein, ich weiß nicht. Ich mag es einfach, weil... Nein, ich weiß nicht richtig. Weißt du doch. Ja, die Wellen wahrscheinlich. Vielleicht, glaube ich. Wellen? Ja, ich sitze einfach gern da und spüre, wie die Wellen kommen und gehen. Vielleicht. Und dann mag ich wohl, wie das Boot schaukelt. Auf und ab. Und ich sehe gern aufs Wasser. Und ich denke gern drüber nach, wie unglaublich weit es bis zum Grund ist. Du weißt ja, der Fjord ist sehr tief. Einer der tiefsten Fjorde im Land. Ist das? Ich sitze in dem kleinen Boot und die Wellen schaukeln mich. Und es ist weit bis zum Land. Und das Boot ist klein, ein dünner Rumpf zwischen mir und dem Wasser. Zwischen mir und dieser Tiefe. Das Boot schaukelt auf und ab. Und der Wind bläst mir ins Haar und ich bin allein. Denn du willst ja fast nie mit Und dann sitze ich da und die Wellen schaukeln, das Boot auf und ab und die Zeit vergeht und... Ich habe nie verstanden, du solltest auch ab und zu mal mitkommen. Was daran so schön sein soll. Nein. Du weißt doch, ich draußen fühle mich auf dem nicht Wasser. Wohl. Draußen auf dem Wasser. In einem ich kleinen Boot. Ich habe Angst Boot. Und mir ist langweilig. Ja, ich weiß schon, dass es dir so geht. Ich sage nichts dagegen. So bist du eben. Kann ich verstehen. Ja, so bin ich immer gewesen. Ich habe mich nie wohlgefühlt auf dem Wasser. Weißt du noch? Aber dass du heute so gern auf dem Fjord raus willst, ist doch nicht, weil meine Freundin kommt, oder? Nein. Ich fahre ja sowieso auf den Fjord raus. Aber... Ich bin ja auch, wie du sagst, etwas menschenscheu geworden. Das heißt, ich bin immer so gewesen, aber ehrlich gesagt, besser ist es auch nicht unbedingt geworden, seit wir hier rausgezogen sind. Willst du darum auf dem Fjord? Weil sie kommt? Nein, nicht nur darum, aber auch darum. Ich will aufs Wasser, weil ich gern auf dem Wasser bin. Und weil deine Freundin da kommt, beides, nicht? Aber du kennst sie doch. Länger als ich. Na und? Was macht das? Nein. Ich weiß nicht. Nein. Nein, ich habe mich noch nie wohlgefühlt auf dem Wasser. Ich kriege Angst. Ich finde es unheimlich. Ich weiß nicht, aber... Ich fühle mich wahrscheinlich eher... Geborgen. So richtig geborgen. Auf dem Wasser, ja, geborgen. Weil es nur ein bisschen gefährlich ist. Gar nicht so viel. Geborgen. Vielleicht... Fühle ich mich darum geborgen. Fühle mich darum geborgen. Eine Schwimmweste könntest du aber mal anziehen. Nein, bloß nicht. Dann kann ich ja gleich an Land bleiben, oder? Ja. Ich weiß nicht. Nein. Wie lange bleibt deine Freundin hier? Nur kurz, ein paar Stunden vielleicht. Weißt du, wann sie kommt? Sie hat gesagt, heute Nachmittag. Aber nicht, wann genau sie kommen will, nur eben nachmittags. Ja. Da muss ich mich anhalten. Aber du kennst sie doch. Ja, darum nicht. Aber du kennst sie doch. Aber ich ziehe mich mal an und gehe ein bisschen raus, erst mal. Wenn du unbedingt willst, bitte. Ich kann es dir nicht verbieten. Ist ja wohl nicht schlimm, oder? Nein, nein, geh nur. Geh du nur. Ein dünner Rumpf. Zwischen mir und dem Wasser. Zwischen mir und dieser Tiefe. Ich bin dann fertig. Natürlich. Wenn du unbedingt aufs Wasser willst, bitte. Aber du könntest. Du bist fast niemals zu Hause. Ja, mir ist das ernst. Geh du nur. Immer willst du nur aufs Wasser. Ich dachte, es ist dir recht. Geh nur. Hier ist ja auch nicht viel zu tun, oder? Ja, ja. Du wolltest doch unbedingt wegziehen, hierher. Und du warst heute früh auf dem Wasser. Und gestern Nachmittag auch. Was ist mit dir los? Du findest keine Ruhe. Ja, geh nur. Ja, so bin ich immer gewesen. Aber ich finde trotzdem, du könntest auch mal zu Hause sein. Also ich soll zu Hause bleiben? Nein, so habe ich es nicht gemeint. Wenn du los willst, dann bitte. Ich halte dich nicht davon ab. Geh nur. Du... Bitte sehr. Nein, ich bleibe zu Hause. Schon gut. Nein. Geh nur. Ich hätte das nicht sagen sollen. Wenn du willst, dann geh einfach. Los. Ich halte dich nicht zurück. Geh ruhig. Bitte, geh. Nein, ich bleibe zu Hause. Nein, geh jetzt. Ich meine es ernst. Geh jetzt. Fühlst du dich hier nicht wohl? Stimmt irgendwas nicht? Bist du nicht gern mit mir zusammen? Was ist los? Was ist mit dir los? Du bist immer so unruhig. Hast nie mal Ruhe. Willst immer aufs Wasser. Und du willst nie mit aufs Wasser. Heute nicht. Natürlich, deine Freundin kommt ja, aber ab und zu könntest du schon mitkommen, nicht wahr? Du weißt doch, dass ich mich auf dem Wasser nicht wohlfühle. Ich kriege so schnell Angst. Das Boot ist so klein. Und obwohl wir im Fjord drin sind, kann die See ziemlich rau sein. Weißt du noch neulich? Das war nicht gefährlich. Nein, vielleicht nicht. Aber die Wellen sind ins Boot geschlagen. Ein paar Mal, nein, ja. Ich fühle mich nicht wohl auf dem Wasser. Ich fühle mich nicht wohl auf dem Wasser. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Also geh ruhig. Also geh ruhig. Los. Los. Ja, dann gehe ich. Ja. Ja, tu das. Tu das. Bleibst du lang? Nein, nicht so lang. Sei vorsichtig und bleib nicht zu lang fort. Nein, nicht so lang. Aber sei vorsichtig und bleib nicht so lang fort. Bleib nicht so lang fort. Nein, nein, nur eine kleine Runde. Wie lange denn? Nein, nicht lange. Ich weiß nicht genau, wann ich nach Hause komme. Aber ich bleib nicht lang. Und da stand ich dann und sah ihm nach, wie er die Straße runterging, zum Wasser. Aber er drehte sich nicht um. Und auf einmal war ich so unruhig. Eine ganz unerklärliche Unruhe kam über mich. Aber ich nahm das nicht wichtig. Diese Unruhe, die über mich kam, das hatte nichts zu sagen. Nichts zu bedeuten, dachte ich. Nur so ein Gefühl auf einmal. Und dann dachte ich, ich muss ihm nach. Ihn bitten, dass er zurückkommt. Ich wollte ihn bitten, dass er nicht aufs Wasser fährt. Aber dann fiel mir meine Freundin ein, dass sie kommen könnte jeden Augenblick. Und dann musste ich ja hier sein, wenn sie kam, dachte ich. Und weil meine Freundin kommen wollte, war es ja egal, dass er nicht hier war, eigentlich. Denn so konnte ich mit ihr allein sein, dachte ich. Und es wäre ja lustiger, mit ihr allein zu sein, als mit ihm dabei, dachte ich. Und ich dachte, diese Unruhe hätte nichts zu sagen. Nur so eine gewöhnliche Unruhe, um die ich mich nicht kümmern musste. Die Unruhe war nur eingebildet. Grundlos, dachte ich. Und setzte mich hin, versuchte zu lesen. Aber ich war so unruhig, dass ich nicht lesen konnte. So abgelenkt war ich. Und blieb einfach sitzen und starrte in die Luft, ohne etwas zu tun. Aber ich war derart unruhig, dass ich wieder zum Fenster ging, um nach ihm Ausschau zu halten. Aber ich sah weder ihn noch das Boot und dachte, nein, jetzt muss ich mal aufhören, sonst werde ich noch verrückt, dachte ich. Was hat er bloß, dachte ich, wie ich da stand. Irgendwas musste er haben. Mochte er mich nicht mehr, dachte ich. Fühlt er sich nicht mehr wohl mit mir? Irgendetwas quälte ihn, das war ganz klar. Nie wollte er zu Hause sein, immer aufs Wasser raus. Also hatte er doch was. Aber was? Wusste er es überhaupt selbst? Er fand drinnen einfach keine Ruhe, wollte immer aufs Wasser raus. Die ganze Zeit. Jetzt, wo wir endlich in dem Haus wohnten, von dem wir so lange geträumt hatten, war diese Unruhe, diese Dunkelheit über ihn gekommen. Etwas, das ich nicht begriff, und er genauso wenig, war über ihn gekommen. Wie er da mit der Angel herumlief, in der Regenjacke, und an die Regenbretter dachte, die ausgewechselt werden mussten, oder dass das Haus gestrichen werden müsste, dass es schwierig sein würde, mit der Leiter bis zum First zu kommen. Sowas dachte er die ganze Zeit. Und er wusste selber nicht. Das war mir auf einmal klar, als ich da am Fenster stand und zum Fjord hinuntersah, was ihn so quälte. Aber irgendwas war. So viel war sicher. Irgendwas. Und ich stand da und spürte meine eigene große Unruhe und beschloss, dass es keinen Grund gab, unruhig zu sein. Denn er war ja, genau besehen, unverändert, so wie immer. Er hatte nichts gesagt, nichts getan, das anders war als sonst. Aber irgendwas hatte er. Irgendwas anderes. Und ich war immer unruhiger. Und dann hatte ich die Idee, ins Schlafzimmer hochzugehen. Einfach so die Idee. Und ging ins Schlafzimmer hoch. Und dort, als ich hineinkam, hatte er seine Kleider so ordentlich hingelegt, sauber gefaltet, wie ich sie noch nie gesehen hatte. Und ich nahm eins von seinen Hemden, sah es an, schnupperte daran und legte es wieder zusammen, zurück auf den Stapel, wo er es hingelegt hatte, mit seinen anderen Hemden. So sauber hatte er seine Hemden zusammengelegt. Und auf einmal war ich unendlich traurig. Ich wusste nicht richtig, warum. Aber so war es. Und ich setzte mich auf unser Bett, saß da und schaute auf die ordentlichen Stapel mit seinen Kleidern. Und dachte, dass unser Schlafzimmer noch nie so aufgeräumt und hübsch gewesen ist. Alles irgendwie an seinem Platz. Was hatte das zu bedeuten, dachte ich. Und da wurde ich noch viel unruhiger. Was hatte er jetzt vor, dachte ich. Warum hat er seine Sachen so ordentlich gefaltet, dachte ich. Und war so unsagbar traurig. Aber dann dachte ich, dass er doch genau wie immer war, dass nichts Ungewöhnliches an ihm war. Er war genau so wie immer, ein bisschen unruhig, Zur Zeit. Mehr nicht. Aber irgendwas hatte er doch. Ich überlegte, wollte herausfinden, was. Aber ich schaffte es nicht. Keine Ahnung, was es war. Gefällt es ihm nicht hier draußen? Gefällt es ihm nicht mit mir? Was hatte er bloß? Aber er hatte ja hier rausziehen wollen, aus der Stadt weg. Und anfangs ging ja alles ganz gut. Aber dann, ja dann kam etwas über ihn, ich weiß nicht was, aber er fuhr immer öfter auf den Fjord. Manchmal fährt er an einem Tag mehrmals auf den Fjord. Aber er bleibt immer nur eine Stunde oder zwei. Dann kommt er wieder heim. Und dann ist er eine Weile hier. Und dann kommt er und sagt, dass er wieder aufs Wasser will. Ich war derart unruhig. Und so unsagbar traurig, dass ich zum Wasser runter wollte, nach ihm sehen. Ja, so war es. Und ich ging zum Wasser, nach ihm sehen. Und dann stand ich auf unserem Steg und schaute über das Wasser. Und die Wellen schlugen gegen den Steg, denn es war Wind aufgekommen und es regnete jetzt stärker. Und ich stand da und hörte, wie die Wellen an den Steg schlugen. Und ich drehte mich um, sah den Bootsschuppen und ging hinein. Und auch hier drin war alles so ordentlich aufgeräumt. Und ich ging aus dem Halbdunkel hinaus, stand auf dem Steg und schaute übers Wasser und konnte nirgends ein Boot sehen. Und ich dachte, dass ich hier nicht stehen bleiben konnte, denn vielleicht war meine Freundin schon da. Also musste ich wieder hoch. Aber ich wollte nicht. Wollte nur hier stehen, merkte ich. Aber ich musste hoch. Außerdem war es kalt. Ich fror. Und jetzt regnete es richtig. Also musste ich wieder hochgehen, dachte ich, und ging hoch. Und dabei merkte ich, wie der Wind immer stärker wurde und es noch stärker regnete. Und ging hoch und versuchte zu denken, dass ich mir keine Sorgen machen musste, dachte ich. Es war nur Einbildung, dachte ich. Er war doch schon so oft auf dem Fjord gewesen, bei so einem Wetter, dachte ich. Und ging hoch. Und als ich zu unserem Haus kam, unserem schönen weißen Haus, sah ich, dass meine Freundin schon davor stand. Sie war schon da. Und ich rief ihr zu, winkte, sie rief zurück, winkte auch und fragte, wo ich gewesen bin. Und ich sagte ihr, dass ich nur ein bisschen spazieren war. Und sie sagte, gut, dass ich zurück war, denn ihr war so kalt. Schreckliches Wetter, sagte sie. Regen und Wind. Wirklich hübsch hier. Ja. Ihr habt wirklich Glück, dass ihr das hier gefunden habt. Ja, das finden wir auch. Aber komm mal her und schau dir die Aussicht an. Wirklich hübsch. Sogar bei diesem Regen kann man ziemlich weit über den Fjord sehen. Und schau mal da, weit draußen. Ist das nicht ein kleines Boot? Mitten in den Wellen? Das ist vielleicht Asle. Ach, ihr habt ein Boot? Ja. Und Asle ist viel auf dem Wasser, fast die ganze Zeit. Ich habe gar nicht gewusst, dass ihm sowas liegt. Nein, ob ihm sowas liegt, weiß ich auch nicht. Nein, aber er ist jedenfalls viel auf dem Wasser. Ich weiß nicht, warum. Und bei jedem Wetter? Ja, fast egal bei welchem. Heute war er vormittags draußen und jetzt schon wieder. Und gestern Nachmittag auch. Besonders lustig kann das nicht sein bei so einem Wetter. Hat er denn ein großes Boot? Nur ein Ruderboot? Ja, ein altes Holzboot. Nein, schön kann es bei diesem Wetter nicht sein draußen auf dem Fjord. Wie es regnet und windet. Nein. Ja. Nein. Ich weiß nicht, warum er immer raus will. Zu Hause ist er jedenfalls nicht gern. Er ist fast immer da draußen. Ich weiß nicht, was das ist. Vielleicht will er nicht mit mir zusammen sein, denke ich jedenfalls. Doch, das will er sicher. Er ist wohl einfach nur gern draußen auf dem Wasser. Er hat so lange in der Stadt gewohnt, da ist er jetzt gern. Ja, er ist ja an einem Fjord aufgewachsen. Aber er ist so... Stimmt was nicht? Nein, ich weiß nicht. Aber er kommt irgendwie nicht zur Ruhe. Er ist kurz zu Hause und dann wird er unruhig. Machst du dir Sorgen? Du klingst so... Nein, nicht unbedingt. Nein, aber... Ja. Vielleicht liegt es daran, dass er sich nicht mehr mit mir wohlfühlt. Aber nein, das ist es nicht. Dass er sich bei mir langweilt. Denn als wir in der Stadt wohnten, wollte er aufs Land ziehen. Und jetzt sind wir hier, haben etwas Schönes gefunden. Und er kommt nicht zur Ruhe. Hier auch nicht, das... Ja? Nein. Ich begreife das nicht. Aber war das nicht immer so? Ich meine... Immer? Ja. Ich meine, solange ich mich erinnern kann, war er immer viel allein. In sich vergraben irgendwie. Du kennst ihn ja länger als ich. Ja, er hat schon immer in seiner eigenen Welt gelebt. Du bist ja auch schuld. Du hast uns zusammengebracht. Du hast das auf dem Gewissen. Aber er war immer so allein. Irgendwie. So kennst du ihn? Mehr oder weniger, ja. Ja, so ist er oft. Nicht ganz da, irgendwie. Das muss was mit seiner Kindheit zu tun haben. Ja, sowas denkt man dann. Aber trotzdem. Weil sein Vater und seine Mutter, die hatten sich nicht gerade viel zu sagen. Er ist ja bei seinen Großeltern aufgewachsen. Ja, ich weiß. Bei dieser strenggläubigen Großmutter. Aber sie haben sich sicher gut verstanden, die Großmutter und er. Kennst du sie? Nein, sie ist tot. Schon seit ein paar Jahren. Der Großvater ist auch tot. Er ist doch nicht rausgefahren, weil ich komme, oder? Sicher ein bisschen auch darum, vielleicht. Aber er fährt ja sowieso raus, also... Sicher auch, weil ich gekommen bin. Das merke ich schon. So ist er. Ich werde nicht schlau aus ihm. Nein. Ja, er ist eben scheu. Unsicher. Denkt, er ist niemand Besonderer. Denkt, die Leute mögen ihn nicht. Ja. Schade eigentlich. Ja. Hast du seine Mutter mal gesehen? Nie. Er hat fast keinen Kontakt mit ihr. Vor ein paar Jahren, ich weiß nicht mehr genau wann, jedenfalls vor langem, hat er sie mal besucht. Und sie hat angerufen ein, zweimal, mehr nicht. Sie haben fast keinen Kontakt zueinander. Schon etwas traurig. Sie ist ja seine Mutter, trotz allem. Ich weiß nicht genau, was passiert ist, als sie sich das letzte Mal gesehen haben. Aber er ist ja bei den Großeltern aufgewachsen, bei ihren Eltern. Der Vater? Seinen Vater hat er nie gesehen. Nie? Nein. Und er weiß nichts von ihm? Aber er hat gesagt... Nein, nichts. Er weiß nichts von seinem Vater? Nein, nichts, glaube ich. Die Mutter will nichts sagen, oder sie weiß auch nicht genau, jedenfalls nicht viel. Vielleicht weiß sie nicht mal, wer der Vater ist. Nein, sowas gibt es ja dann und wann. Aber das muss ja nicht schlimm sein. Ich glaube, weil er bei seinen Großeltern aufgewachsen ist, an einem Fjord, wollte er so gern am Fjord wohnen. Sicher darum. Aber dir geht es gut? Mir geht es sehr gut, doch. Ich mache mir nur ein bisschen Sorgen, sonst geht es mir gut. Und dir? Doch, mir geht es auch gut. Mir auch. Uns geht es gut, meinem Mann und mir. Hat er dich hergebracht? Und er kommt auch wieder und holt mich ab in ein paar Stunden. Er ist in die Stadt gefahren. Hat er was zu tun? Ja. Soll ich dir das Haus zeigen? Ja, unbedingt. Dann fangen wir ganz oben an. Und dann ging ich mit meiner Freundin durchs Haus. Das schöne alte Haus, das wir gekauft hatten. Aber die ganze Zeit spürte ich diese große Unruhe. Und als wir ins Schlafzimmer kamen und ich seine Sachen sah, so ordentlich gefaltet, füllte mich wieder diese Trauer. So eine schwere, zähe Trauer. Und meine Freundin hatte wohl etwas bemerkt, denn sie fragte mich, was mit mir ist. Und ich sagte nein, nichts. Und wir gingen von Zimmer zu Zimmer. Und sie sagte, wir hätten ein sehr schönes Haus. Ein schönes altes Haus. Und während wir gingen, wuchs meine Unruhe immer weiter. Ich spürte, dass ich zum Wasser runter musste. Und ich sagte meiner Freundin, dass ich ihr gern den Bootsschuppen zeigen wollte, der zum Haus gehört. Ich sagte, ich wollte ihr den Steg zeigen. Erst hatte sie keine Lust, weil es so regnete, so windete, schon bald dunkel wurde. Aber ich holte Regensachen und wir gingen zum Bootsschuppen und zum Steg. Dann standen wir dort und schauten aufs Wasser, auf Regen und Wellen. Die Wellen schlugen an den Steg, aber auf dem Fjord war kein Boot zu sehen. Nur die Wellen, die immer schlugen und schlugen. Und wir standen im Regen. Im Regen und im Wind. Und dann fragte meine Freundin, ob wir nicht wieder ins Haus gehen könnten. Es war so fröstelig, sagte sie. Und obwohl ich nicht wieder reingehen wollte, dass wir da blieben, wenn sie ins Haus wollte. Also gingen wir hoch. Und während wir gingen, bemerkte ich, dass es bald dunkel wurde. Wir gingen hoch ins Haus. Und als wir hineinkamen, wurde meine Unruhe wieder so groß. Und ich ging ans Fenster. Was hast du nur? Nein, nichts. Ja. Nein, ich finde, er bleibt so lange fort. Und es ist so schlechtes Wetter jetzt. Es wird schon dunkel. Nein, jetzt muss er aber kommen. Er kommt jetzt. Sicher bald. Mach dir keine Sorgen, komm. Sicher beißen die Fische gerade gut. Du wirst schon sehen. Aber ich bin so unruhig. Es ist bald dunkel, sieh doch. Und der Regen, der Wind. Jetzt muss er bald kommen. Er ist so seltsam zuletzt. Ich habe Angst. Ich spüre auch, dass du etwas hast. Aber mach dir keine Sorgen, du. Es ist sicher alles in Ordnung. Wirst schon sehen. Nein. Vielleicht ist alles in Ordnung. Es ist nichts. Er kommt sicher bald. Aber es ist bald dunkel. Und es windet so. Er kommt sicher bald. Und mein Mann auch. Fährst du dann wieder? Wir können gerne warten, bis er wieder zu Hause ist. Wenn du möchtest. Aber er will ja niemanden sehen. Dann fahren wir vielleicht lieber vorher. Nein, bitte warte. Du darfst nicht wegfahren. Fahr nicht weg. Nein. Weißt du, wir warten. Wenn du willst. Wir haben keine Eile. Jetzt kommt er vielleicht. Hörst du? Da kommt wer. Ja. Es klopft, dann ist es dein Mann, sicher. Geh du. Ja, es ist sicher er. Es sei denn, Asle macht Quatsch und klopft an, was? Geh du, bitte. Mein Mann. Na, das ist lange her. Jahrelang, was? Jahrelang. Ein paar Jahre, glaube ich. Ja. Seit du mit dem Aste zusammen bist, was? Und hier rausgezogen bist, lässt du dich so gut wie gar nicht mehr blicken. Dir geht es gut hier draußen. Ja, ich sehe. Ihr habt ein stattliches Haus. Groß und weiß und hübsch. Nicht übel. Habt ihr auch ein Boot? Ja, sie haben ein Boot. Und einen Bootsschuppen. Sogar einen eigenen Steg haben sie. Na, da scheint er ja zu Geld gekommen zu sein. Nein. So teuer ist das nicht hier draußen. Hier ist alles billiger. Ja. Zentral ist es nicht gerade. Wird euch nicht langweilig hier draußen? Hübsch ist es ja, nichts dagegen zu sagen, aber ja, viel los ist nicht, was? Es geht schon. Ja. Wo steckt er denn, dein Mann? Auf dem Fjord, draußen. Wie? Es ist doch dunkel. Und es regnet und windet. Ja, er mag das wohl gern, draußen auf dem Fjord. Ist die ganze Zeit dort. Oder so gut wie, nicht wahr? Ja, stimmt. Er ist mehr da draußen als zu Hause. Fast. Er hat wohl ein gutes Boot, was? Mit Laternen, wenn das so heißt. Vielleicht heißt das Laternen. Nein, ich weiß nicht. Ein Seemann bin ich nie gewesen. Nein, du, wirklich. Er nennt sich Seemann. Ich bin ein Seemann, sagt er. Also hat er ein großes Boot? Nein. Nicht? Nein. Nur ein kleines Holzboot. Ein Ruderboot. Er kommt jetzt bald. Was? Einen Außenborder hat er aber. Ja. Ohne Laternen? Bei der Dunkelheit? Ich weiß nicht. Hast du keine Angst um ihn? Es regnet doch und windet. Es ist dunkel. Dunkler Herbst. Kein heller Sommerabend mit ruhiger See. Er kommt sicher. Jetzt bald. Er muss kommen. Er kann ja nicht die ganze Nacht da draußen bleiben. Im Dunkeln. Er muss ja bald kommen. Ja, das muss er. Er kommt sicher bald. Hab keine Angst, du. Wir haben ihn bald wieder. Wirst schon sehen. Er kennt sich aus da draußen mit dem Boot. Ihm ist sicher nichts passiert. Sicher nichts. Ja, aber... Er kommt bald, ich weiß das. Was? Ja, es ist ja nicht gerade gemütlich, da draußen auf dem Wasser. Jetzt ist es ganz dunkel. Bei diesem Wetter meine ich, ziemlich kalt ist es draußen auch. Ich bin ganz nass geworden und gefroren habe ich schon auf dem kurzen Weg vom Auto zum Haus. Verflucht kalt ist das, nein. Wird spät so langsam. Vielleicht sollten wir mal los. Du weißt ja, wir wohnen auch nicht gerade zentral, nicht wahr? Wenn wir was einkaufen wollen, müssen wir weit fahren. Ja. So ist das nämlich. Ja? Wir können schon noch ein bisschen bleiben. Ja, ein bisschen schon. Vielleicht. Ja? Nein. Aber ist es normal, dass er so lange bleibt bei so einem Wetter? Ich finde... Nicht? Nein. Vielleicht sollten wir... Es könnte ja... Vielleicht sollten wir runtergehen, nach ihm Ausschau halten. Ja, Was meinst du? Ich glaube fast, vielleicht kannst du. Aber wo? Du gehst einfach zur Straße runter. Ja, wir sind dort schon gewesen und dann einfach nach rechts, rechts zum Fjord runter. Da ist der Schuppen und der Steg. Ja? Ja, aber... Ja? Ich bleibe hier. Aber zieh dich gut an. Du kannst meine Regensachen nehmen. Sie hängen im Flur. Jetzt kommen sie. Bald. Ja. Und da stand ich und wurde immer leerer. Immer leerer. Wie der Regen und die Dunkelheit. Wie der Wind und die Bäume. Wie die See dort draußen. Jetzt war ich nicht mehr unruhig. Jetzt war ich eine große, leere Ruhe. Jetzt war ich eine Dunkelheit. Eine schwarze Dunkelheit. Jetzt war ich nichts mehr. Und zugleich spürte ich, dass ich irgendwie leuchtete. Tief in mir drin. In der leeren Dunkelheit spürte ich, dass die leere Dunkelheit leuchtete. Still. Ohne Bedeutung. Ohne Worte. Leuchtete die Dunkelheit aus mir heraus. Und ich stand dort, am Fenster, meine Freundin neben mir. Und sie wusste nicht, was sie sagen sollte. Stand einfach da. Was sollte sie auch tun? Und die Zeit verging. Aber das bemerkte ich nicht. Ich stand da und sah hinaus in Dunkelheit und Regen. Und dann ging meine Freundin sich hinsetzen. Aber ich blieb stehen und sah hinaus in Wind und Regen und Nacht. Und spürte, dass die Dunkelheit mein Gesicht war. Ich weiß nicht, wie lange ich da stand. Aber ich stand da und schaute in die leere Nacht, in den Regen dort draußen. Und spürte, dass ich von der Dunkelheit nicht loskam. Und dann machte ich das Fenster auf und konnte den Regen hören. Und den Wind viel, viel deutlicher. Viel, viel deutlicher. Und spürte die Dunkelheit viel, viel deutlicher. Viel, viel deutlicher. Und ich konnte die Wellen hören. Konnte die Wellen hören. Sie schlugen. Unaufhörlich. Und ich stand da. Hörte die Wellen schlagen. Hörte die Wellen schlagen. Spürte die Wellen durch Regen. Und spürte die Wellen durch Regen. Und beide Dunkelheit. Waren jetzt ich. Sollten jetzt ich und beide sein. Waren jetzt ich. Für immer sollten sie ich sein. Sollten jetzt ich sein. Jetzt für immer sollte sie ich sein. Sein. Jetzt sollte den ich in der Wellen. Leuchtenden Dunkelheit stand sein. Stand ich da und spürte es. In den schlagenden Wellen. Stand ich da. Und dann hörte ich meine Freundin fragen, ob ich nicht fror. Und dann hörte ich meine Freundin fragen, ob ich nicht fror. Ich sollte das Fenster zumachen. Und mich hinsetzen. Es sei so kalt, sagte sie. Dir wird doch kalt. Ich friere auch ein bisschen. Und ich drehte mich zu meiner Freundin um und fragte, ob ich das Fenster wieder zumachen sollte. Soll ich das Fenster wieder zumachen? Es wird ein bisschen kalt. Also wenn du möchtest, bitte. Ich kann es gern zumachen. Und ich machte das Fenster zu. Leere. Und blieb davor stehen. Ruhe. Stand vor dem schwarzen Fenster. Dunkelheit. Und sah in die Nacht hinaus. Nichts. Hörte den Regen, hörte die Wellen. Stille. Wortlos. Nein, jetzt bleibt er aber lang. Vielleicht sollte ich... Willst du nach ihm sehen? Von mir aus gern. Ja, ich glaube, das tue ich. Ja. Geh ruhig. Dunkelheit. Du. Und dann ging sie. Nichts. Und ich blieb vor dem Fenster stehen. Still. Und als sie fort war, machte ich das Fenster wieder auf. Wortlos. Und stand davor und hörte den Wellen zu. Hörte, wie sie unaufhörlich schlugen. Unaufhörlich. Und dieses Schlagen, das spürte ich jetzt. Nichts. War ich selbst. Dunkelheit. Und ich würde es immer sein. Leere Ruhe. Ich weiß nicht, wie lange ich da stand. Leere Ruhe. Aber ich stand da. Stand und stand. Ruhe. Spürte, dass ich jetzt leer war. Dunkelheit. Jetzt war ich leer. Wie die Wellen und die Dunkelheit. Ich stand nur da. Und dann hörte ich Schritte. Wortlos. Und dann sah ich, dass meine Freundin hereinkam. Ohne Bedeutung. Leere Ruhe. Dunkelheit. Nichts. Nein, wir haben ihn nicht gesehen. Und an eurem Steg liegt kein Boot. Also ist er... Ja. Dann ist er immer noch da draußen. Und? Nein. Ich kann ihn nicht sehen. Und wir sind noch ein Stück die Straße am Fjord lang gegangen. Aber wir haben nichts gesehen. Aber kein Wunder, so dunkel wie es ist. Und hören konnte ich auch nichts. Keinen Außenbordmotor jedenfalls. Also vielleicht... Ja, wir haben uns gedacht, vielleicht... Vielleicht sollte man... Ja, das melden. Ich weiß nicht. Es ist ja spät jetzt und dunkel. Und die See ist bewegt. Nicht gerade gut, um mit dem Boot rumzufahren. Schon gar nicht mit einem kleinen. Jemand mit einem größeren Boot könnte ja... Nein, ich weiß nicht. Ich meine, es ist vielleicht am sichersten. Es muss ja nichts passiert sein. Klar, meine ich, aber... Ja, ich glaube, das ist am besten, auf jeden Fall. Es muss ja nicht... Aber... Langsam ist es ziemlich spät, nicht wahr? Oder was meinst du? Dir muss doch kalt sein. Du stehst mitten im Durchzug. Soll ich? Ja, ich glaube fast das. Was meinst du? Ja, mach das. Das Telefon steht im Flur. Ruf einfach an, ja? Es muss ja nichts passiert sein. Aber sicher ist sicher. Vielleicht hat er einen Motorschaden und keine Ruder dabei. Wird schon nicht sein. Ja. Es muss ja nichts passiert sein, nicht wahr? Vielleicht ist er einfach gern draußen bei diesem Wetter. Vielleicht sollten wir nicht anrufen. Ich weiß nicht. Es ist sicher nichts. Aber für alle Fälle. Ja. Sie kommen. Sie haben ein Boot. Aber sie wollen mit dir reden. Ein paar Fragen stellen. Sie sind am Telefon. Draußen im Flur. Sie warten auf dich. Du musst. Was meinst du? Seltsam ist es schon auf jeden Fall. Und sie sagt ja gar nichts. Sie sitzt einfach nur da oder steht dort am Fenster. Am offenen Fenster und sieht raus. Nein, ich weiß nicht. Und wir können nicht... Nein, wir können jetzt nicht fahren. Aber ich muss morgen sehr früh zur Arbeit. Du kannst fahren. Ich muss hier bleiben. Ich kann jetzt nicht weg. Natürlich nicht. Ich bleibe auch noch etwas. Es ist richtig spät jetzt. Ich muss morgen früh raus und... Ach, ich weiß nicht. Was sagen Sie? Sie fahren mit einem Boot raus und suchen ihn. Ja, das ist gut. Es muss ja nichts Schlimmes sein, aber falls... Vielleicht hat er einen Motorschaden. Ja. Können wir nicht rausgehen? Die Straße runter. Sie kommen sicher bald mit dem Boot. Wir müssen auf Sie warten. Ja. Ja, können wir. Wir müssen ja einfach bei ihr bleiben. Ja, dann sind wir also raus. Wir gingen in den Regen, in den Wind, zur Straße runter. Und die Straße entlang. Schauten auf den Fjord. Aber nichts war zu sehen. Und wir gingen, warteten, gingen weiter. Und keiner sagte was. Aber dann war ein Boot zu hören. Und wir sahen Licht. Große Scheinwerfer über dem Wasser, weit hinten. Aber nicht so weit vom Land. Streiften sie über das Wasser hin und her. Die Strahlen schnitten gelb durch die schwarze Nacht und den Regen. Mitten auf den Wellen sahen wir die gelben Strahlen, ziemlich nahe am Ufer. Und dann überquerten die Strahlen den Fjord und bewegten sich langsam über das Wasser, aber auf der anderen Seite. Und die ganze Zeit über schlugen die Wellen unaufhörlich. Sie schlugen immer weiter und der Wind blies und es regnete in Strömen. Und die gelben Strahlen dort draußen in der schwarzen Nacht und das Geräusch von dem Boot. Und fern eine Stimme, die etwas rief. Unmöglich zu verstehen. Und dann stehen die Lichtstrahlen still. Stehen. Hell und gelb. Mitten dort draußen in der schwarzen Nacht. Um sich dann weiter zu bewegen. Draußen auf dem Fjord. Und dann bleiben sie stehen. Und wir bleiben stehen. Und dann bewegen sich die Strahlen. Und wir gehen die Straße weiter. Und keiner sagt ein Wort. Wir sehen die gelben Strahlen in der schwarzen Nacht. Sie bewegen sich. Die ganze Zeit hin und her. Und jetzt überqueren sie wieder den Fjord. Kommen auf uns zu, bleiben stehen. Und dann ist etwas zu sehen im Licht. Etwas Graues. Fast lila wirkt es im Licht. Und ich glaube, es ist ein Boot da im Licht. Ich kann es nicht so deutlich sehen. Aber für mich sieht es aus wie ein Boot. Und dann bewegen sich die Strahlen weiter über das Wasser. Und meine Freundin fragt, ob wir nicht ins Haus zurückgehen können. Sie friert so, sagt sie. Und ich sage, sie kann gern gehen. Ich will bleiben, sage ich. Und ihr Mann sagt, er kann hier bei mir bleiben, sagt er. Aber sie sagt, will nicht ohne mich gehen. Und dann stehen wir da. Wir stehen da, im Regen, im Wind. Wir stehen da und sehen den Strahlen zu, gelb, über den schwarzen Wellen. Und dann schwenken die Strahlen ab und dann sehen wir, ja, wir sehen die Strahlen über dem Fjord, immer wieder streichen sie über den Fjord, bis wir sie nicht mehr sehen können, stehen wir da. Und dann sagt meine Freundin, jetzt müssen wir zurück. Jetzt können wir nicht mehr hier bleiben. Und wir gehen hoch. Und sie hält mich im Arm. Und ihr Mann geht etwas vor uns. Und keiner sagt etwas. Und wir gehen zum Haus. Gehen hinein. Ich gehe hinein. Und ich weiß nichts mehr. Denn es gibt nichts mehr. Jetzt. Das Fenster war die ganze Zeit auf. Es ist so kalt hier. Ja. Das Telefon. Du musst rangehen. Du musst rangehen. Es kann doch... Ich kann rangehen. Sie haben ein Holzboot gefunden. Ein Ruderboot. Mit Außenbordmotor. Leer. Nicht weit vom Land trieb es. Keiner drin. Sie fragen sich, ob... Ja, ein Holzboot. Räumst du jetzt deine Sachen zusammen? Ja, ich glaube ja. Einfach nur so. Schön ist das heute am Wasser. Ja. Jetzt muss er aber bald hier sein. Ja. Ja, eigentlich müsste er schon da sein. Er ist in der Stadt. Er muss was besorgen. Ja. Ja. Es ist wie immer, wenn ich dich besuche. Ich komme mit ihm her und dann holt er mich ab, wenn er fertig ist mit seinen Sachen in der Stadt. Ihr wollt nicht umziehen. In die Stadt zurück, meine ich. Nein. Wir fühlen uns wohl. Klar, das Dorf ist sehr klein. Aber uns geht es gut. Wir haben was Eigenes, ein Haus gebaut, wie wir es wollten. Du weißt ja, wie das ist. Aber dass du es aushältst, so allein, hier. Ja, das begreife ich selber nicht so ganz. In so einem alten Haus? Es ist alt, ja. Und im Winter manchmal ziemlich kalt. Aber dann bleibe ich hier im Wohnzimmer. Wenn es ganz kalt wird, schlafe ich hier auch. Feuere den Ofen an. Manchmal ist es schon so kalt gewesen, dass ich nachts aufstehen musste mit dem Wecker, um Holz nachzulegen. Du überlegst nicht, ob du wieder in die Stadt ziehst. Doch, oft. Ich denke fast jeden Tag, dass ich hier weg muss. Aber es wird nichts daraus. Nein. Außerdem, ja, jetzt wohne ich schon so lange hier. Alle Erinnerungen. Ja. Aber warum hast du die Sachen zusammengeräumt? Ich weiß nicht. Nein. Wahrscheinlich bleibe ich hier. Aber ist das nicht sehr einsam? Ja, einsam kann es schon sein. Und langweilig? Doch, ab und zu ist es schon langweilig. Ja. Aber meistens ist es ganz in Ordnung. Du solltest dir einen Mann suchen. Nein. Nein, dir geht es gut allein, sagst du. Ja. Gut ist das. Gut. Doch, doch, meistens ist es in Ordnung. Ja? Nein, jetzt müsste er eigentlich hier sein. Ich finde es etwas kalt. Kann ich das Fenster zumachen? Ja, mach es ruhig zu. Ja. Aha, ich glaube, da haben wir ihn. Ja, ich habe versprochen, dass ich ihm entgegenkomme. Ich glaube, er ist gleich hier. Ich glaube, ich gehe ihm entgegen. Ja. Ich glaube, also, alles Gute dann. Wir telefonieren dann. Sommertag von Jon Fosse. Aus dem Norwegischen von Hinrich Schmidt-Henkel. Nein, stehst du schon wieder am Fenster? Ach Gott, ja. Nein, es ist keine Absicht. Es passiert einfach so. Alles Gute dann. Ja, danke für den Besuch. Die Rollen und ihre Darsteller. Die Frau Monika Bleibtreu. Als junge Frau Marina Galitsch. Asle, ihr Mann, Falk Rockstroh. Die Freundin Lieselotte Rau. Als junge Freundin Katja Tippelt. Ihr Mann Maximilian Giermann. Musik Hilde Kappes. Technik Barbara Zwirner. Ton Lutz Pahl. Regieassistenz Friederike Wigger. Funkeinrichtung und Regie Ulrike Brinkmann. Eine Produktion von Deutschlandradio Berlin 2001.